Man hörte die Nachrichten und die Namen von Flüssen und von Städten und konnte sich nie ein Bild machen, außer Belgrad oder Athen halt. Da wusste man, das ist die Hauptstadt. Und man dachte, damit ist die Sache entschieden, wenn die Hauptstadt fällt. Das ist wie voriges Jahr mit Paris.